Lass mich nicht zählen, noch ziehen, Lust wandelt, Verlust hier an Sie wird das Licht als Jesus leiden sollen. Wird das Licht als Jesus leiden sollen. Als Jesus leiden. Lass mich dein Delta durchschwimmen. Genaugter nach Hauptes durchqueren. Lass mich kosten, das Salz der Welt zum Fisch in deinem See sein. Den Gang der Welt auf allen Vieren als karnales Schauspiel inszenieren. Den Frühling zelebrieren. Sie leiden. Nur sie's gonna see the light. Der Hügel nicht erfroren. Die Axt ist lange schon angelegt, den Garten zu deflorieren, etwas Wichtiges zu exhumieren. Saliva und Honig in einen Mund addieren, deine Seele zu exhumieren. No.